Aufgabe 1.5a. In den folgenden drei Dialogen geht es um die Vereinbarung eines Termins zwischen Herrn Sutter und Herrn Langmann. Dialog 1. Langmann, guten Tag. Guten Tag, Sutter von der Firma Bader AG. Ich rufe Sie wegen des Projekts in St. Gallen an. Wir hatten ja deswegen schon vor einem Monat telefoniert. Ja, richtig. Ich habe inzwischen Ihre Unterlagen bekommen. Ich habe sie mit großem Interesse gelesen. Ich muss sagen, das Projekt gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Allerdings möchte ich noch über einige Punkte genauer sprechen. Selbstverständlich. Deswegen rufe ich Sie auch an. Ich bin nämlich die ganze nächste Woche in München. Könnten wir uns treffen? Gern. Wann könnten Sie denn kommen? Ich reise am Montag an. Passt Ihnen am Montag um 14 Uhr? Montag, 14 Uhr. Ja, kein Problem. Ich schlage vor, wir treffen uns hier im Haus. Gut, dann bis Montag. Auf Wiederhören. Wiederhören. Dialog 2. Langmann? Guten Tag, Kläger von der Firma Bader AG. Ich rufe Sie an im Auftrag von Herrn Sutter. Es geht um Ihren Termin am nächsten Montag. Ja? Herr Sutter kommt leider erst etwas später in München an. Könnten wir den Termin auf 16 Uhr verschieben? Ja, natürlich, das ist kein Problem. Wir können das Gespräch auch gern auf einen anderen Tag legen, Mittwoch zum Beispiel. Nein, das ist nicht nötig. 16 Uhr klappt auf jeden Fall. Gut, dann bleiben wir bei Montag 16 Uhr. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Dialog 3. Bader AG Kläger am Apparat. Guten Tag, hier spricht Frau Fischer, die Sekretärin von Herrn Langmann. Es geht um den Termin mit Herrn Sutter am nächsten Montag. Herr Langmann muss den Termin leider absagen. Er muss kurzfristig verreisen. Wäre es Herrn Sutter Donnerstagvormittag recht? Nein, leider nicht. Herr Sutter ist am Donnerstag den ganzen Tag unterwegs. Wann kann ich ihn erreichen? Morgen früh. Gut, dann rufe ich morgen gegen 8 Uhr zurück, um einen neuen Termin mit Herrn Sutter zu vereinbaren. In Ordnung. Ich sage Herrn Sutter Bescheid. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.